Sie hören den Artikel Andrea Sawatzki, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 28. Juli 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Andrea Sawatzki, geboren am 23. Februar 1963 in Kochel am See, ist eine deutsche Filmschauspielerin, Hörspielsprecherin und Autorin. Leben und Karriere. Andrea Sawatzki ist die Tochter einer Krankenschwester und eines Journalisten. Nach dem Studium an der Neuen Münchner Schauspielschule und einem Praktikum an den Münchner Kammerspielen spielte Sawatzki von 1988 bis 1992 an Theatern in Stuttgart, Wilhelmshaven und München. 1988 übernahm sie unter der Regie von Dieter Dorn ihre erste Filmrolle in Faust, vom Himmel durch die Welt zur Hölle. 1997 wurde sie durch den Kinofilm Die Apothekerin als Alma Siebert einem größeren Kinopublikum bekannt. Ihren Durchbruch in den Kreis der bekanntesten deutschen Filmschauspielerinnen hatte sie vor allem durch ihre Rolle der Tatort-Hauptkommissarin Charlotte Sänger, für die sie von 2001 bis 2009 vor der Kamera stand. Darüber hinaus spielte sie in zahlreichen erfolgreichen Kinofilmen wie Bandits, Late Show, Leo und Claire oder Das Experiment mit. Neben Auftritten in diversen Fernsehserien war sie auch in den von Kritikern gelobten Fernsehmehrteilern Der König von St. Pauli oder Die Manns zu sehen. 2003 stand Sawatzki für eine erotische Fotoserie des Playboy vor der Kamera. Daneben liest Sawatzki Hörbücher ein, so zum Beispiel für die Serie TV-Kommissare lesen Krimis, den Titel Die Maus in der Ecke, oder für die Brigitte Hörbuchedition Starke Stimmen den Roman Glenkill. 2001 lieh Andrea Sawatzki in der Roald-Dahl-Verfilmung Der fantastische Mr. Fox der Hauptrolle der Mrs. Fox ihre Stimme. Ihr Lebenspartner Christian Berkel synchronisierte die Titelrolle des Mr. Fox, die in der Originalversion von George Clooney gesprochen wird. 2011 nahm sie an der Tanzshow Let's Dance teil. 2007 war Sawatzki Patin des Deutschen Kinderpreises. Am 12. März 2013 erschien ihr erster Roman Ein allzu braves Mädchen. Das entsprechende, von Sawatzki selbst eingesprochene Hörbuch bei Hörbuch Hamburg und eine E-Book-Version sind angekündigt. Sawatzki lebt seit 1997 mit Schauspielkollege Christian Berkel zusammen. Sie heirateten im Dezember 2011. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, geboren 1999 und 2002, und wohnt in Berlin-Schlachtensee. Sie hörten den Artikel Andrea Sawatzki, gesprochen am 28. Juli 2013 von Sarah Oltmanns. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Andrea_Sawatzki. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.